Kapitel 4 Zweifel. Faust hat nun alles. Er führt ein großes Haus, er hat Geld, jeden Abend fröhliche Gäste. Und doch, manchmal kommen ihm noch Gedanken an Gott, der ihm Körper und Seele geschenkt hat. Manchmal denkt er an Himmel und Hölle. In die Kirche darf er ja nicht mehr gehen, auch keine Predigt hören. Aber ein wenig in der Bibel lesen darf ich wohl, sagt sich Faust. So kann ich meinen eigenen kleinen Gottesdienst zu Hause abhalten und muss nicht nur immer an den Teufel denken und an den Pakt. Es steht ja auch geschrieben, Gott ist gnädig. Vielleicht hilft er mir im letzten Moment und ich muss nicht in die Hölle. Ja, ich will die Bibel lesen. Da steht Mephistopheles neben ihm. Mein Herr, ich will ja nichts sagen. Tu, was du für richtig hältst. Aber denk auch an das, was du unterschrieben hast. Was Gott gesagt hat, darf dich nicht mehr interessieren. Nun, wenn du die Bibel lesen willst, ist dagegen nicht viel zu sagen. Die Bücher Mose, vielleicht auch den Hiob, darfst du lesen. Doch die Bücher, in denen vom Leben Christi erzählt wird, dann die Episteln des Paulus, lass liegen. Das Beste ist, du liest wieder, was du schon zu Beginn deines Theologiestudiums gelesen hast. Die Kirchenväter sind sicher eine gute Lektüre für dich. Bitte keine Disputationen über die Dreifaltigkeit. Wenn du Diskussionen magst, sind Konzilien, Zeremonien, Messen, Fegefeuer und solche Themen sicher sehr interessant. Faust wird böse. Nun, mein Diener bist du und nicht mein Herr. Von dir lasse ich mir doch nicht sagen, was ich lese und was nicht. Auch Mephistopheles wird jetzt böse. So sage ich's dir noch einmal im Namen meines Herrn, des größten Herrn unter dem Himmel. Die Bücher des Neuen Testaments sollst du nicht lesen. Sonst passiert etwas, und das wird dir nicht gefallen. Faust antwortet leise. Ich habe verstanden. Ich darf nicht einmal mehr lesen, was ich will. Jeder darf die Bibel nehmen und darin lesen, nur ich nicht. Ach, was habe ich getan? Nun gut, die genannten Bücher will ich nicht mehr lesen und über die Dreifaltigkeit nicht disputieren. Dafür aber musst du auch mein Lehrer sein und mir alles erklären, was ich wissen will. Denn du bist ein Geist und hast die Welt gesehen und kennst ihre Mysterien. Frage, und ich werde dir antworten. Antwortet Mephistopheles. Den ganzen Abend lang sitzen sie zusammen. Mephistopheles erklärt Faust, wie die Geister zu klassifizieren sind und zu welcher Klasse er selbst gehört. Er erzählt ihm, wie und warum Gott den Teufel nicht mehr im Himmel hat sehen wollen und wie der Teufel zum Herrn der Hölle geworden ist. Und im Himmel? Wie ist es da? Will Faust noch wissen. Mephistopheles antwortet nicht gern auf diese Frage. Aber er antwortet. Er erzählt vom Himmel, von den Engeln vor Gottes Thron und vom Paradies. Dann spricht er wieder von den Teufeln, wie sie hoffen, doch noch in den Himmel zu kommen und doch immer in der Hölle bleiben müssen. Am Ende seiner Erzählung sagt Mephistopheles einige seltsame Dinge. Ich bin ein Geist. Und nie etwas anderes gewesen. Ich denke aber, als Mensch kann man nur Tag und Nacht seine Hände zum Himmel heben, voll Dankbarkeit zu Gott. Er hat sie geschaffen. Er hat seinen Sohn Mensch werden und auf der Erde für die Menschen sterben lassen. Er schenkt dem Menschen das ewige Leben im Paradies. Der Teufel hat nur eins zu geben, die Hölle. Und du, Faust, bist ein Mensch. Und hast Gottes Gaben nicht haben wollen. Wolltest nur dein kurzes Leben im Luxus verbringen. Hast dem Teufel deine Seele gegeben und wirst ewig in der Hölle dafür bezahlen müssen. Da sagt Faust nichts mehr und lässt Mephistopheles gehen. In dieser Nacht kann Faust nicht einschlafen. Immer wieder hört er die Worte seines Dieners. Wie bin ich dumm gewesen, denkt er. Gott hat mir Leib und Seele gegeben. Und ich verschenke diese Gaben. Warum bin ich Gott nicht dankbar gewesen? Das ewige Leben, ich habe es verschenkt. für ein kurzes Leben in Reichtum und Luxus. Nun ist es zu spät. Nicht einmal mit einem Pastor darf ich mehr sprechen. Was habe ich getan? Auch am nächsten Tag denkt Faust immer über sein Leben nach. Sag mal, spricht er beim Mittagessen Mephisto an. Habt ihr schon früher gewusst, dass ich der richtige Mann für euch bin, wie bei anderen gottlosen Menschen? Ja, natürlich, antwortet Mephistopheles. Schon als Kind hast du die Chiromantik lernen wollen, wenn die anderen Kinder in die Kirche gingen. Da wussten wir gleich, das ist der Richtige für uns. Von Jugend auf lebtest du nicht nach Gottes Wort. Als Student hast du dich immer nur für Bücher über schwarze Magie interessiert. Wir sahen deine Gedanken und wussten schon, der kommt später von selbst zu uns. Wir machten deine Gedanken dann noch frecher. So ließen sie dir Tag und Nacht keine Ruhe. Du wolltest nur noch eins, Zauberer werden. Und dann verhärteten wir dein Herz noch mehr. Nichts konnte dich mehr zu Gott zurückführen, als du allein aus der Stadt gingst und Luzifer gerufen hast. Und wirklich hast du meinem Herrn Leib und Seele verkauft, wie du weißt. Das ist wahr, sagt Faust traurig. Und jetzt ist es zu spät. Warum habe ich nicht auf Gottes Wort gehört? Warum bin ich immer Luzifer nachgelaufen? Ach, was habe ich getan? Das weißt du selbst am besten, mein Lieber, antwortet Mephistopheles. Faust steht auf und geht aus dem Haus. Er geht seine Freunde besuchen. Er will trinken und lachen und nicht mehr an Gott und den Teufel denken. Sein Leben ist wirklich herrlich. Er kann sich nicht beklagen. Er wohnt in einem großen Haus. Er hat teure Möbel und die schönsten Teppiche. Von seinen Zimmern aus kann er im Sommer wie im Winter die Vögel singen hören. Auch ein Papagei und andere seltene Tiere leben in Fausts Garten. Wenn in der Stadt Schnee liegt, ist dort Sommer. Die Sonne scheint und es ist warm. Rosen, Narzissen, Margeriten blühen. An der Mauer stehen Oliven- und Zitronenbäume. Auch Kirsch- und Apfelbäume hat er. Einen kleinen Wald. Es gibt immer frisches Obst in Fausts Garten. An den Apfelbäumen wachsen auch Kastanien und an den Kirschbäumen Feigen. Unten aber, im Haus, vor seinem Stall an der Einfahrt, liegt Fausts großer Zauberhund, der immer neben ihm durch die Stadt und übers Land geht. Er heißt Prestigia oder Hexenmeister und hat rote Augen und lange, schwarze Haare. Wenn ihm aber Faust mit der Hand über den Rücken fährt, wird das Tier erst grau, dann weiß, auch gelb oder braun.